versteckt und still am Wegesrand. Da liegt ein Feld von Menschenhand, mit Soldatengräbern so weit das Auge schaut und statt mit Weizen nur mit Stein bebaut. Geflügt durch Leid, gesät mit Not, bestellt vom Tod. Ein schlichter Stein auf weitem Feld, hört ihr denn nicht, was er erzählt? Schweigen schreit ein Name und eine Jahreszahl, knappe 17 Jahre zerstört vom Stahl. Liegt hier zu Grabe noch fast ein Kind, ein Grab im Wind. Erzählt von längst vergangener Zeit, von einer Mutter Herzensleid. Als sie Ermanov drückte zum letzten Mal die Hand, gab sie den dritten Sohn fürs Vaterland. Zwei lagen schon sehr fest verbrannt in fremdem Land. Der Sohn marschiert durchs Heimatland, der Himmel rot, das Land verbrannt. Aus vielen Wunden blutet den Rücken an der Wand, wird hier ein Volke vom Feinde überrannt. Bleibt von Kultur in deutschem Land nur Schutt und Brand. Doch wer weiß schon vom Opfermut, an Panzerketten klebt das Blut. Und niemand spürt so deutlich den Todesschmerz als einer Mutter blutend Herz, das niemals schweigt, sich ständig regt, in Sorge schlägt. Die Toten halten stille Wacht, was hat man nur aus euch gemacht? Dass ihr selbst dann noch schweigt, wenn Spott und Hohn sie trifft und ihrer Würde raubt mit Lüg und Gift. In Wort und Bild, Rundfunk und Schrift nur Lüge und Gift. Dass ihr selbst dann noch schweigt, wenn Spott und Hohn sie trifft und ihrer Würde raubt mit Lüg und Gift. In Wort und Bild, Rundfunk und Schrift nur Lüge und Gift.